ist hier noch frei?« hört er die Stimme einer Frau. »Ja«, sagt er, »bitte.« Er rückt auf die Seite. Die Frau setzt sich neben ihn. Der Bus stoppt, fährt wieder los, stoppt, fährt wieder los. Herr Röpke blickt aus dem Fenster. Draußen diese triste Stadt, alles grau. Leute, die in die Arbeit hasten. Alle Gesichter gleich. Eine Armee von Zombies. »Herr Röpke, Sie sind doch Herr Röpke, nicht wahr?« Die Frau sieht ihn plötzlich an. Er hat die Frau noch nie gesehen. Bestimmt nicht. »Erinnern Sie sich nicht? Am Montag, bei der Präsentation. Ich bin die neue Mitarbeiterin, Malsen, Franziska Malsen.« »Ach ja«, sagt Herr Röpke. »Oh nein«, denkt Herr Röpke. »Auch das noch. Eine Kollegin. Dann beginnt die Arbeit schon im Bus. Er hasst das. Er braucht die Busfahrt, um aufzuwachen. Das ist seine persönliche Meditationsphase. Und jetzt das. Muss das sein? Kann er nicht wenigstens diese halbe Stunde im Bus seine Ruhe haben?« »Ist hier noch frei?« »Natürlich, Schatz. Setz dich.« Seine Frau, mit einem Turban aus ihrem Handtuch um den Kopf, legt sich in den Liegestuhl neben ihm. »Ist das nicht herrlich, Liebling? Wieder 35 Grad, schon 3 Tage 35 Grad. Ja, Schatz, wunderbar. Schau mal, wie braun ich schon geworden bin.« Er sieht zu ihr. Sie sieht wirklich toll aus, ganz braun. Dazu der Turban, die Sonnenbrille, der weiße Bikini, die Zigarette, der Swimmingpool, die Bar, das Hotel, der Strand, die Palmen, das Meer. Wo hat er das schon mal so gesehen? Bei James Bond. Genau. Alles wie in einem James Bond-Film. Herr Röpke sieht kurz zu seiner Nachbarin. Sie ist sehr blass, trägt eine Mütze und hat den Mantelkragen hochgestellt. Naja, vielleicht. Vielleicht hat er sie wirklich schon gesehen, in der Besprechung am Montag. »Wissen Sie, ich freue mich auf den Job. Außerdem bin ich neu hier in der Stadt. Das ist alles sehr aufregend für mich, fast wie ein Film.« »Verstehe«, sagt Herr Röpke. »Klar.« »Das Yoga war herrlich. Das tut so gut. Vielleicht gehe ich nachher nochmal hin. Oder zum Surfen. Oder zum Reiten. Oder zum Tauchen. Ach, es gibt so viele fantastische Möglichkeiten. Was machst du heute, Schatz? Hast du schon was vor?« »Fahren Sie immer mit diesem Bus?« »Oh nein«, denkt Herr Röpke. »Bitte nicht.« »Nun ja, ab und zu. Ich meine, manchmal. Das heißt eigentlich öfter.« »Schade«, sagt sie. »Ich werde wohl normalerweise später fahren. Ich muss erst um 9 anfangen.« »Wie gut«, sagt Herr Röpke. »Ich meine, wie schön für Sie.« »Heute fahre ich früher. Wir haben doch diese Besprechung mit Herrn Keiler.« »Mein Gott«, denkt Herr Röpke, »diese nervige Besprechung beim Chef. Die hat er inzwischen ganz vergessen.« »Doch nicht so schlecht, so eine Kollegin im Bus.« »Kommen Sie auch?« »Klar«, sagt er. »Ich bin auch da. Ich muss ja da sein.« »Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen liegen und ruhe mich aus. Und nachher mache ich vielleicht ein kleines Tennismatch.« »Gute Idee. Großartig. Und mit wem?« »Mit dem Keiler. Der will heute noch mal spielen.« Sie beugt sich über ihn und gibt ihm einen Kuss auf die Stirn. »Ich bin so stolz auf dich, Schatz. Bestimmt gewinnst du wieder.«